Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. Einen wunderschönen guten Abend. Sie hören das Journal am Sonntag hier in Radio Kiepenkerl. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Ja, leider haben wir heute keine aktuellen Themen. Irgendwie waren unsere Reporter zu Karneval unterwegs und haben ganz vergessen, irgendwelche O-Töne mitzubringen. Aber da haben wir mal in unser Archiv geschaut und da haben wir noch was zu Karneval gefunden. Okay, wir wissen, das ist jetzt schon alles eine halbe Woche her und eigentlich ist am Aschermittwoch alles vorbei. Aber heute bringen wir Ihnen nochmal von Gerd Dahlmann eine Karnevalsgeschichte in zwei Teilen zu Gehör. Und dann schauen wir aber auch voraus, denn die Temperaturen steigen ja und es gibt bald Frühjahr und da können wir uns alle drauf freuen. Und dann gibt's auch noch zwei kleine Takes zum Thema Frühjahr. Freuen sich drauf. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about

something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Shape of you. Zu dritt sind wir im Studio, diesmal Gerd Dahlmann mit einer neuen Kiepenkerl-Geschichte, mit am Mikrofon Hedwig Krüsskemper und Wolfgang Thiemann. Und zu Gehör bringen wir heute die Geschichte vom Karneval auf dem Lande. Wie jedes Jahr zu Karneval trafen wir uns am Rosenmontag in der Gaststätte zum Goldenen Ochsen, um uns auf den musikalischen Umzug durch die Bauernschaft vorzubereiten. Ich, der Kiepenkerl, wurde wie immer zum Obermusikdirektor scherzhalber erklärt, da ich mit meinem Drecksack, neumodischer auch Akkordeon genannt, die wichtige, melodieführende Stimme spielte. Schuldenwilm schlug die dicke Pauke, Schwattenterror die Trommel und Uhlenbusch-Heine die Pottdeckel, auch Becken genannt. Wir waren im nüchternen Zustand eigentlich immer ein gutes Orchester, aber wenn die Pauken und Trommelschläger zu später Stunde dick waren, machten wir einen Höllenlärm, dass mein Drecksack kaum noch zu hören war. Allerdings bekam ich dann melodiemäßige Unterstützung durch das laute Gröhlen der Sänger. »Tja, meine Herren, dann sind wir jo albenein«, »und könnt wohl losmarschieren«, sagte ich. »Jo, Kiepenkerl, hast recht. Aber was magt wie, wenn wir bi den kniepigen Heine up den Hof kommt? Da mord wie sicher verschmachten«, meinte Schwattenterro zu Recht. Der Kniepsack Heine war ein reicher Bauer, der außerordentlich geizig war. Seine Frau Hilde war nix besser und die beiden wetteiferten fast miteinander, wer wohl der Geizigste sei. Jo, der kniepigen Deibels mört wie ordentlich wat ute Nies trecken. Aber wo? Fragte Schulden Wilm. Haha, ich hef ne Idee. Wie brugt zwei Säck voll mit Stroh, es Proviant, sagte ich, nachdem ich eine Weile überlegt hatte. Nur drei den ollen Kiepenkerl total an Draht, lästerte Schulden Wilm. Nach einigem Hin und Her wurden dann doch zwei Säcke mit Stroh vollgestopft und auf den Bollerwagen, den wir immer mitführten, gelegt. Meine Musikanten und der Rest der Fußtruppe wunderten sich zwar über die Strohsäcke, aber ich verriet noch nichts von meinem Plan. Nachdem wir schon etliche Stationen in der Bauernschaft abgeklappert hatten, kamen wir gegen 2 Uhr mittags ziemlich angeheitert auf dem Hof des kniepigen Heine an. Dort wurden wir an der Haustür wie immer freundlich von Hilde, der Frau des Bauern, empfangen. »Nee, nee, die uwisen Karnevalskerl sind all da. Ich muss aber klick sagen, ich hef nix an Hus von da. Wir hab wohl noch Tom Biertgen Pannas da. Die is overall lück old«, log Hilde. »Ah, Hilde, mag die Mann keine Sorgen. Wir hebt all zöfs bi in de groten Zeck up den Bollerwagen«, beruhigte ich die Bäuerin. »Jau, jau, dann herin mit die Zeck up de Dirl. Da können wir dann gemütlich erden«, jubilierte Hilde, jetzt schon freundlicher in der Hoffnung, selbst nichts rausrücken zu müssen. Natürlich hatte ich meine Musikkumpanen und die anderen Teilnehmer an unserem Karnevalsrundgang schon, bevor wir das Anwesen der geizigen Bäuersleute betreten hatten, in meinen Plan eingeweiht. Zu diesem Plan gehörte, dass ein Lockvogel die Bauersleute unter einem Vorwand aus dem Haus lotsen musste. Diese Aufgabe hatte Schwattenterror übernommen. Er war ein erfolgreicher Viehzüchter und wusste, dass das geizige Pärchen sehr stolz auf seine Milchkühe war. Terro gab vor, dass er unbedingt in den Kuhstall müsse, um das Rindvieh zu besichtigen. Glücklicherweise fiel auch Hilde auf den Trick rein und sagte, bevor sie sich mit ihrem Mann und dem Lockvogel Terro in die Kuhstelle begab, »Set you men all up a deal und packt men de Sack mit de leckeren Fritteralien ut.« »Jau, magt wie Hilde, Lotti men tiet in Stall«, gab ich zurück. Nachdem die Bauersleute verschwunden waren, kam Punkt 2 meines Planes an die Reihe. Ja, und wie immer, an der spannendsten Stelle unterbrechen wir. Gleich geht's weiter mit dem Kiepenkerl und den Säcken und den geizigen Leuten. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, mit dem zweiten Teil der Kiepenkerl-Geschichte Karneval auf dem Lande von und mit Gerd Dahlmann. Im ersten Teil ist der Kiepenkerl am Rosenmontag mit einer Schar Karnevalisten in der Bauernschaft unterwegs. Bevor sie den Hof von Heine und Hilde, zwei äußerst kniepigen Bauersleuten, betreten, erklärt der Kiepenkerl seinen Kumpanen, weshalb er die zwei mit Stroh gefüllten Säcke auf dem Bollerwagen mitführt. Zum Plan des Kiepenkerls gehörte, dass die geizigen Bauersleute für kurze Zeit vom Schwattenterror aus dem Haus gelockt wurden. Nun geht's weiter. No over fix, bevor der Deibels a wir da sind, trieb ich zur Eile an. Schulten, Wilm und ich schnappten uns die mit Stroh gefüllten Säcke und schlichen schnurstracks in den Vorratskeller des Bauern. Welch eine Pracht war dort versammelt. Berge, Mett, Entges, Blutwürste, Leberwürste und Schinken überwältigten uns. Die kniepige Hilde salzig net wünnen. Los, dat Strohrut und de Sack mit de leckeren Zaken vollmarkt, pustete ich hastig. Schnell war das Stroh in eine Ecke geworfen und die Säcke prall gefüllt mit Wurst und Schinken. Aber auch etliche Flaschen Schnaps mussten mit. Dann hasteten wir, so schnell wie es mit den schweren Säcken möglich war, zurück in die Diele. Dort setzten wir uns an den großen Dielentisch zwischen die anderen Karnevalisten, als wenn nichts gewesen wäre. Kurze Zeit später kamen die Bauersleute mit dem Lockvogel-Terror zurück ins Haus. Ihr habt ja noch gar nicht den Tisch deckt mit den Delikatessen und Inkesick, sagte Hilde verwundert. Haha, wie wild nicht allein anfangte Erdenhilde. Settimen erstes! Jetzt begann ich großzügig, die Fressalien aus den Säcken zu verteilen. Ha, alle langten kräftig zu und Hilde war die gierigste von allen. Kiepenkerl, Domi mir noch ein Schnipsken und ein von den lecken Mitentges. Jo, Hilde, lang mein Wacketo. So was leckeren kriegst du flott nicht wehr, lachte Schuldenwilm wissentlich, welche Wurst die Hilde da aß. Eine Dreiviertelstunde futterten alle, was der Magen fassen konnte, und die Schnäpskes flossen reichlich. Nachdem wir ausgiebig gespeist hatten, wurde mir die ganze Sache mit der ausgeräumten Speisekammer doch etwas mulmig, und ich gab Schwattenterror ein Zeichen, dass es Zeit wurde aufzubrechen. Daraufhin sagte er, So, Hilde, wir möcht noch ein paar Stationen abklappern. Schönen Dank, dass du uns herinlauten hast. Ja, ist gut, Tero. Aber ich hal erms noch ein Stück von min ollen Pannasutenkelle, dat i noch wat für ohne wegenste Erden heb. Sagte Hilde großzügig. Nee, brug's nicht, Hilde. Rief Tero noch hinterher, aber Hilde war schon die Stufen zum Vorratskeller hinabgestürzt. Plötzlich hörten wir ein Schreien, Poltern und Rumoren aus dem Keller. Diebe, Mörder, verbrekes Halunken, meine schönen Bestände, als weg, nee. Krähte Hilde hysterisch. In Windeseile kam sie aus dem Keller geschossen mit einem Blick, als wenn sie uns alle fressen wollte. Bevor sie jedoch losbrüllen konnte, sagte Schuldenwilm: Was für Bestände habt sie dir klaut? Du hast sich dat nix bi dir an Hus wär als ein Stück ollen Pannas? Aber mag die nix, droht Hilde. Wir habt noch ein Deal von der Würskis in der Säck, der wir mitbracht heft. Du kannst wat von hem, sagte ich in scheinbar mitleidsvollem Ton und sah zu, dass ich flott mein Akkordeon anbeschnallt kam. Ohne ein Wort zu sagen, raffte Hilde die noch etwa halbvollen Säcke mit den Leckereien zusammen und verschwand im Vorratskeller. Wir Karnevalisten nahmen auf der Diele schleunigst Aufstellung und marschierten eilig mit dem Lied. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Von dannen. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify, tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy. I'm

tried, but I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting longer. Why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you write? Come back and stay for good this time. You don't want to understand. Change your mind. If you want to stay mine, just love me forever. Love me forever. Why don't you come back? Please, please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Just come back and stay for good this time. Did you Ja, das war's dann heute mit unserem kleinen Rückblick in unser Archiv. Kiepenkerl-Geschichten mit Gerd Dahlmann, einmal zum Karneval und dann zum kommenden Frühling, die Frühlingsblumen. Bleibt mir Ihnen zu sagen, dass wir Servicestelle für den Bürgerfunk im Kreis Coesfeld sind. Das bedeutet, Sie können selber auch bei uns aktiv werden, eine eigene Radiosendung mitgestalten. Melden Sie sich bei uns. Sie finden unsere Homepage unter medienverein.org. Da haben Sie dann eine Kontaktadresse. Sie können uns anmailen oder anrufen. Melden Sie sich bei uns, wir melden uns zurück und dann gibt's eine gemeinsame Bürgerfunksendung. Ja, wäre schön, wenn wir Sie demnächst auch mal hier im Radio hören könnten. Mitgewirkt an der heutigen Sendung, wie gesagt, Gerd Dahlmann und Hedwig Krüßkemper. Und im Studio saß wie immer der Jürgen Neff, der die Musik ausgesucht hat und die Technik besorgt hat. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal, jeden Sonntagabend kurz nach 20 Uhr in Radio Kiepenkerl. Mein Name ist Wolfgang Thiemann, machen Sie es gut, bis zum nächsten Sonntag. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your